den Schwanz, Radio hat den Schwanz. Hi Anton, hier dein gut gelaunter Pepe mit super Nachrichten aus der aufregendsten Stadt der Welt. Hannes ist wieder da, also mein Vater. Yeah! Wie es aussieht, sind wir nicht nur wegen Mamas neuer Arbeit nach Buxtehude gezogen. Der ist mit einem riesigen Sack guter Laune und tausend neuer Pläne zur Tür reinspaziert. Meine Geschwister sind ihm voll auf den Leim gegangen und Mutti sowieso. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Die machen hier seit Wochen auf total übertriebene Harmonie. Und ich bin der Spielverderber, weil keiner sich erinnern will, dass Hannes auch ein totaler Scheißvater sein kann. Es grüßt dich, dein überglücklicher Pepe. Anton und Pepe, eine Hörspielserie von Paul Zacher und Axel Ranisch. Folge 3, Shiny Happy People. Das hast du gut gemacht, Babette. Danke, Schnurzelkater. Nö. Ich will das aber nicht. Jeder muss vorlesen, das ist die Regel. Kein Brief wird mehr versteckt. Mama, für Pepe. Ja, wieso fängt denn Pepe da nicht an? Also ich kann gerne anfangen. Nein, Pepe fängt immer an, jetzt bist du mal dran. Ich dachte, es geht um behördliche Briefe. Ja, aber private machen mehr Spaß. Also, ich habe einen Brief von Kalczek bekommen. Oh, na das fängt ja gut an. Kalczek hier. Wie geht es, Blümchen? Folgendes. Ich brauche Fotos von ihr für meine Zellwand. Ist gut, Blümchen ist gut, das ist er nicht. Ist gut. Mir geht's gut. Die Zelle ist sauber, die Kollegen sind nett. Wenn meinem Hund etwas zustößt, bist du tot. Freundlichen Gruß an die Familie. Tja, Kalczek. Nett, oder? Also, meine Post ist netter. Ich bekomme Wein. Was? 6 Gebinde. Sag mal, ist das deine Überweisung? Das geht dich gar nichts an. Ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, du sollst da nichts bestellen. 1.200 € für 60 Flaschen süße Plörre. Das ist eben Qualität. Nee, das ist billiger Fusel mit einem goldenen Etikett drumherum. Den kaufe ich dir für 2,50 im nächsten Discounter. Du, ich lass mir von dir nicht vorschreiben, was ich mit meinem Geld mache. Ich will dich doch nur schützen. Nee, dein Erbe willst du schützen. Du spinnst ja. Na klar, jetzt bin ich wieder die Verrückte. Möchte vielleicht jemand anderes seine Post öffnen? Anton? Ich habe nur eine Postkarte von Bernd aus den Dünen von Maspalomas. Na bitte. Oh, wie schön. Eine friedliche Urlaubskarte. Zeig mal. Ach, ich weiß nicht, ob ihr das... Jetzt zeig schon. Er wird ja nicht sein Blanken. Oh, meine Güte. Da bin ich schon anderes gewohnt. Ja, vielleicht sollten wir die doch lieber alleine lesen. Ne? Mama, du? Ich hab Post von Jakob. Jakob, dein Mitbewohner Jakob? Ist das der... Na, wie heißt das gleich? Ja, Mutti. Ja, der Schwarze. Nein. Bauingenieur, meinte ich. Oh, von einer Schlüpfrigkeit in die nächste. Nee, Elke, so ist der Jakob nicht. Leider. Ja, wer's glaubt. Liebe Astrid, bitte denke an unseren Untermietvertrag. Du hast ihn vor Wochen versprochen. Ich habe Angst vor dem Vermieter. Ständig klingelt er an der Tür und ich habe keinen Vertrag. Naja, und so weiter und so fort. Wieso ist denn Manfred ständig bei dir? Elke, jetzt fährst nur noch du. Ja, gut, gut. Die Laune ist ja eh schon im Keller. Ich hab Post von deinem Vater. Und tschüss. Anton, halt, du bleibst hier. Mich interessiert nicht, was er schreibt. Liebe Elke, lieber Anton. Hör auf! Schlimme Dinge sagt man am besten gerade heraus. Ich will's nicht hören, Mama! Ich habe Leukämie! Scheiße. Gerne würde ich euch sehen. Mir fehlt momentan die Kraft, um zu reisen, bitte. Kommt mich besuchen, in Liebe, Papa, Ralf. Ausgeschlossen. Anton! Nein! Soll er doch vergammeln in seiner Campingbüchse. Du sprichst von deinem Vater. Ich weiß, von wem ich spreche. Nur du scheinst es immer wieder zu vergessen. Du fährst da nicht hin, ist das klar? Das entscheide ja wohl immer noch ich. Du kannst ja nicht mal Auto fahren. Nehme ich halt einen Zug. Jetzt gib den Brief her. Lass das. Gib ihn mir. Nein! Doch! Leute. Na toll. Ganz, ganz toll. So, habt ihr es jetzt? Anton. Geht schon. Dann hörst du mir jetzt mal zu. Ich habe keine Ahnung, was zwischen dir und deinem Vater vorgefallen ist. Aber das da ist ein Hilferuf. Lass gut sein, Astrid. Lass gut sein. Fahr ich eben ohne ihn. Eben nicht. Das macht ihr schön zusammen. Könnt ihr euch auch gerne meine Mary ausleihen. Danke. Nein. Mann, Pepe, jetzt sag doch auch mal was. Was? Ich finde, Anton hat recht. Ja, ich finde, das war eine scheiß Idee mit den Briefen. Ja, genau. Meine Rede. Ihr seid ja eine tolle WG. Mama, vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst, ja? Ist das jetzt ein Rausschmiss? Mann, nenn's wie du willst. In seiner Campingbüchse vergammelt. Sag mal, hörst du dir manchmal zu? Hör doch mal auf, den Heiligen zu spielen. Mann, Anton, Leukämie. Du kennst ihn nicht. Ja, aber ich kenne dich. Und so herzlos bist du nicht. Jetzt fass dir mal an deine eigene Nase. Was? Hier. Was holst du denn jetzt raus? Hast du wohl vergessen, was? Moment. Irgendwelche alten Geschichten kramst du jetzt raus, oder was? Hab da was Schönes für dich. Mann, diese alte Scheiße, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Und? Jetzt kannst du mal was hören. Hi, Anton. Du kannst mich ab heute Nostradamus nennen. Ich habe es von Anfang an kommen sehen. Nachdem er hier alle mit seinen überschwänglichen Ideen wild gemacht hat, motzt Hannes jetzt nur noch rum. Er geht mit übler Laune ins Bett und wacht mit noch mieserer Laune wieder auf. Das ist sowas von zum Kotzen. Und alle geben mir die Schuld, weil ich ihm provoziert habe. Weil ich ihm keine zweite Chance gegeben habe. Bla bla bla. Kann ich irgendein zeitreisender Cyborg aus der Zukunft kommen und ihm mit einer Plasmakanone umnieten oder ein Kackhaufen aus der Flugzeugtoilette auf seinen Kopf fallen. Ich weiß, sowas sagt man nicht. Aber so langsam glaube ich, es wäre besser für alle, wenn es sie nicht mehr gäbe. Elke. Was? Was ist denn? Ich kann nicht schlafen. Wegen der Sache mit Ralf? Ja. Die ganzen Schulden. Welche Schulden denn? Er tut dir nicht gut. Du musst dich von ihm trennen. Mutti, wir leben seit über 20 Jahren getrennt. Ach, dann kommt er heute gar nicht nach Hause? Was? Nein? Gut. Rutsch mal ein Stück. Muss das sein? Ja. Hör zu. Ralf nutzt dich nur aus. Der schmeißt dein Geld, ich meine unser Geld, zum Fenster raus. Bist du so durcheinander? Oder tust du nur so? Wenn hier jemand durcheinander ist, dann du. Sonst würdest du dich von deinem Mann nicht so um den Finger wickeln lassen. Mutti, das ist doch schon Jahre... Jetzt rede ich. Ja? Also, es geht hier auch um Stolz. Du schuftest dich tot. Du kümmerst dich um den kleinen Dicken, du schmeißt den Haushalt und dann musst du auch noch Ralfs Launen ertragen. Und was tut der Göttergatte? Klugscheißen, rumkommandieren. Also, Elke, nimm deinen letzten Rest Courage. Setz ihn vor die Tür. So, jetzt sag was. Ist gut, Mutti. Mach ich. Ach ja? Ach ja, dann bin ich beruhigt. Gute Nacht. Schlaf schön. Noch jemand Rührei? Danke. Nee, danke. Oh Mann. Psst. Blümchen, komm. Ja. Ja, siehst du wenigstens eine, die mein Rührei mag. Oh Gott, fein. Na, Mäuschen, Stück Wurst. Mag sie Banane? Ja, natürlich mag sie Banane. Und ja, sie mag Ei und ja, sie mag Wurst. Aber Mann, bitte, hört auf, sie vollzustopfen wie eine Mastsau. Es gibt nichts, was dieses Tier nicht mag, okay? Vor allem vom Tisch. Anton! Entschuldige, das hatte ich vorher schon in der Hand. Okay. Blümchen, wir gehen jetzt joggen. Na, der hat ja gute Laune. Anton? Ja? Wenn wir Ralf schon nicht besuchen fahren, dann sollten wir ihn wenigstens anrufen. Abgemacht. Du willst nicht mehr zu ihm? Ja, da ist hier wohl ein Geist erschienen und hat sie zur Vernunft gebracht. Naja, okay, dann rufen wir ihn halt an. Es klingelt. Ralf Hartwiesen. Ja, bitte? Ralf! Elke, ich hab gar nicht geglaubt, dass du dich wirklich meldest. Oh, na hör mal, wir sind doch schließlich immerhin verheiratet. Ja, da sagst du was. Elke, wie geht's dir denn? Ach, danke, gut. Und Anton? Ja, dem auch. Lebt Evelyn denn noch? Ja. Schönen Dank auch. So, Ralf, das tut mir leid, ne, dass dir das nicht so gut geht. Ja. Oh. Bei uns klingelt's. Ich geh mal. Ja, Ralf, ich bin's wieder. Ja, Mutti geht's Gut, zu gut fast, weißt du ja. Aber viel wichtiger ist doch noch, wie geht's dir denn? Was sagen denn die Ärzte? Ach, die Ärzte. Immer kommt ihr mich besuchen. Naja, also... Hallo, es ist Astrid. Juhu, ich wollte euch nur den Autoschlüssel bringen, damit ihr zu Ralf fahren könnt. Psst, Astrid, Klappe, Ralf ist dran. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ihr kommt. Ich krieg da drüben ja überhaupt nichts mit. Wirklich? Ja, natürlich kommen wir dich besuchen. Nein, Mama. Anton, bist du das? Hallo, Papa. Mensch, Anton, mein Großer. Gib mir mal. Ralf, hallo, ich bin die Astrid. Schön, dich kennenzulernen. Wer ist denn Astrid? Na, die Mutter von Pepe. Astrid, bitte. Was denn für ein Pepe? Elke hat uns gestern deinen Brief vorgelesen. Deine Zeilen haben uns alle sehr bewegt. Sehr bewegt, ja. Das freut mich, also. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Hast du eine AML, ALL, CML oder CLL? ALL. Eine ALL? Tja. Ja, scheiße. Chemo? Das geht wohl in 3 Tagen los, ja. Na, dann stehst du ja noch ganz am Anfang. Ralf, sag mal, dürfen wir dich denn eigentlich überhaupt besuchen? Ja. Na, wenn dann jetzt? In der Woche ist sein Immunsystem im Eimer. Also, Ralf, hör zu, wir sind morgen bei dir. Ja, danke. Das ist doch selbstverständlich, wir kommen. Aber ich glaube, ich fühle mich gerade nicht so. Halte durch. Ja, ich lege mich wieder hin. Adieu. Ja, tschüss. Tschüss, adieu. Tschüss, bis morgen. Wir kommen. Tschüss. Ciao. Schöne Scheiße. Elke, ich bin stolz auf dich. Ja, danke. Mein Schatz. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir befinden uns hier heute live im Kinderzimmer von Anton Hartwigsen, der an diesem Tag unglaubliche 10 Jahre alt wird. Herr Hartwigsen, wie fühlt man sich denn so zweistellig? Naja, die Stimme wird tiefer, die Haare wachsen. Mit einem Cognac wäre das alles besser zu ertragen. Ach so, Anton. Ja, ein Cognac, kein Problem, der kommt sofort. Ralf, hör auf. Das ist doch Spaß, Mensch. Was ist das, Papa? Ja, das, mein Sohn, das ist dein Geburtstagsgeschenk, damit du deine Räuberpistolen auf Band verewigen kannst. Du bist der Beste. Ja, hat der Papa sich gut ausgedacht, oder? Was ist ein Liebchen? Halsbonbon? Ralf, du Spinner. Naja, du Spinnerin. Den Rekorder habe ich von Papa bekommen? Anton! Stehst du schon lange da? Kriege ich auch einen Schluck? Mhm. Ja. Danke. Ich dachte immer, den hätte ich von dir. Naja, der war von uns beiden. Aber Papa wusste, dass du es lieben wirst. Doch! Doch, der kannte dich besser, als du denkst, mein Schatz. Hier, hör mal. Und jetzt, ganz neu in den Charts von 0 auf 1, Modern Talking mit ihrem Remix von You're My Heart, You're My Soul. Wie, was jetzt? Sollen wir jetzt mitsingen oder was? Ja klar, Elke, jetzt mach doch die Show nicht kaputt. Aber du fängst an. Deep in my heart, there's a fire. Burning heart. Jetzt du, komm. Kann ich die Lala machen? Los. Deep in my heart, there's desire for a start. Yeah. I'm dying in emotion. Wo ist das jetzt hier? La la la, Fantasie. Kann das nicht. Geht's alle, oder? Pass auf. You're my heart. You're my soul. I'm go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. La la la la la la. Du Mann. Wow. Was ist denn hier los? Anton, Elke? Hey, was wird denn hier gefeiert? Ach, Mutti. Ja, wir stimmen uns auf die morgige Reise ein. Was? Anton, ehrlich? Ja, glaubst du, ich lasse dich allein zu dem Verrückten? Ja, ohne uns? Oder was? Also, wie auch immer ihr euch entscheidet, es ist ja wohl klar, dass wir mitkommen. Oh, ja, ich will mit. Ich will auch mit. Mutti, na bitte. Mutti. Und ja. Jetzt her mit dem Fusel. Ja. Oh Gott. Oh, nein, Kinder. Kann ich irgendwas helfen? Nee, Mutti, nee. Setz dich einfach da hin. Ich bin gleich fertig, dann packen wir deine Sachen. Anton, kannst du bitte mal die Eier abschrecken? Ich muss bei den Schnitzelchen bleiben. Ja, klar. Aber das kann ich doch machen. Wie magst du denn deine Eier, Schatz? Was weiß, das weißt du doch. Dann schieb deinen Hintern auf der Stelle in die Küche. Sonst sind die Eier hart. Pepe, deine Mutter. Na ja, Dienstbotengänge. Bin ich also gut genug. Meinst du, es reichen 12? Och, Mama, wir fahren doch nicht nach Russland. Ralf und keine 2 Stunden von hier. Es ist Astrid. Es ist 4.30 Uhr. Welcher Experte ist denn auf die Idee gekommen vor dem Berufsverkehr? Morgen, morgen, Astrid. Ja, morgen, du kleines Muppichenblümchen. Hm? Wow, Elke, willst du einen Stoßtrupp Bauarbeiter verpflegen? Hier meine Thermoskannen. Mehr habe ich nicht gefunden. Ja, danke. Gib mir doch schon mal deinen Schlüssel. Wofür? Na, dein Gemüse braucht doch Wasser. Ja, 2x die Woche. Heute habe ich schon gegossen. Aber dann kann ich den Briefkasten leeren. Anton, machst du bitte mal der Astrid deinen Briefkastenschlüssel? Ja. Nein, ich brauche den Wohnungsschlüssel. Wozu denn? Na, um ihn nachmachen zu lassen. Aha! Anton, der Kaffee ist durch. Gießt du ihn mal in Astrids Thermoskannen um? Ja, aber das kann ich doch machen. Mutti, nein! Du setzt dich da wieder hin. Na, nur sitzen. Morgen, Schatz. Oh, Leute, was seid ihr denn alle so aktiv, ganz ehrlich? Ja. Brummt euch überhaupt nicht der Schädel, oder was? Habt ihr etwa gefeiert? Ja, eine kleine Karaoke-Party. Na toll. Während ich mich da drüben zu Tode langweile, steppt hier der Bär, oder was? Mhm. Pepe, gib deiner Mutter sofort deinen Wohnungsschlüssel. Ja, Mama, du, das, Elke hat's verboten. Ach, so ist das. Anton, reiß mal bitte 4 gleich große Stücke von Pergamentpapier an. Ja. Ja. Jeder bekommt 3 Schnitzelchen. Ja. Na dann, eine schöne Fahrt euch vieren. In meinem Auto. Und Pepe? Mama. Verräter. Das ist ja wohl das Hinterletzte. Jakob! Ja, was? Kannst du ein Schloss auswechseln? Oh, was ist los? Muss ich raus? Kommt der Vermieter? Sie wollen mich nicht dabei haben. Glaubst du das? Die eigene Familie sperrt mich aus. Astrid, hilf mir. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Herr Jakob, bei euch zu Hause, da wohnt ihr doch alle unter einem Dach, oder? Ja, das ist es die ja. Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel. Alle unter einem Dach. Das ist doch herrlich. Das nenne ich Familienzusammenhalt. Ja, naja. Du weißt schon, dass mein Vater mich töten würde, wenn er wüsste, dass ich... Jetzt sieh nicht immer alles so schwarz. Bitte? Also, schwarz im Sinne von negativ. Ja, das wird nicht besser. Warum klingt schwarz im Deutschen immer gleich schlecht? Da denkst du mal lieber alleine drüber nach. Hä, was meinst du denn damit? Brauchst du mich noch? Nee, entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Könnt ihr vielleicht mal das Gedudel ausmachen? Ist ja wohl kaum dem Anlass angemessen. Was denn? Sollen wir Orgelmusik hören? Oh, fahr mal hier ab, Was ist denn? Haben wir uns verfahren? Nee, ich habe eine schönere Route gefunden über die Landstraße. Und das ist ja nur 10 Minuten länger. Muss das sein? Wer weiß denn, wie lange Ralf noch zu leben hat? Mensch, die 10 Minuten, die wir doch schon noch haben. Bist du bereit? Ich bin ganz Ohr. Sehr geehrter Herr Professor, liebe Kommilitonen. Zunächst 2 bis 3 Vorbemerkungen zur historischen Einordnung des zu betrachtenden Gegenstandes. Können wir die historische Einordnung nicht überspringen? Aber... Bitte. Okay. Die im Folgenden genannten allgemeinen Grundkenntnisse über die Gebäudekonstruktion... Es klingelt! Großartig, Jakob. Ich habe doch noch gar nicht richtig ganz angefangen. Ganz großartig. Wer ist denn das? Manfred! Was verschafft mir die Ehre? Ja. Ich wollte nur diese kleine Aufmerksamkeit... Manfred, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du glaubst nicht, wie sich die Kollegin von der Buchhaltung über den kleinen Blümchenableger gefreut hat. Ich habe ihr den als Steff-Dudel verkauft. Also, so ein ganz neuer Modehund. Oh, damit ist der letzte Welpe vermittelt. Ja. Schade eigentlich. Willst du nicht kurz auf ein Schlückchen reinkommen? Klar, wenn es keine Umstände macht. Jakob, mein Herz, darf ich dir Manfred vorstellen? Also, ich meine Herrn Brauner. Guten Tag, schön Sie kennenzulernen. Tag, Herr. Sie sind der Vermieter, oder? Mhm. Ich bekomme gerade eine Privatvorlesung über die Statik in der Verbundplatte. Ach. Ja, Jakob studiert seit letztem Semester Bauingenieurwesen an der HTW. Schön, schön. Darf ich das mal sehen? Bitte gern. Ich hol mal rasch drei Gläschen. Das ist unser, also Ihr Block, wie Sie sehen. Ja, das kann ich erkennen. Aber was ist das? Ja, ja, hier habe ich versuchsweise die Etagen 5 und 6 in eine Einkaufspassage umgebaut. Aha. Und hier in diesem Modell habe ich in der 9. Etage ein Schwimmbad eingebaut. Und das ist statisch drin? Ja, klar. Das ist ja hochinteressant. Mensch, Astrid, endlich sieht mal einer die Vorteile. Für mich ist die WBS 70 eines der aufregendsten Gebäudesysteme des 20. Jahrhunderts. Ja, klar. Kannst du praktisch alle Wände rausreißen. Riesige Räume schaffen. Wände rausreißen? Naja, ist doch alles Gips. Darauf stoßen wir an. Kirschwhisky, Jakob. Das ist eine einheimische Spezialität. Prösterchen. Muss ich das trinken? Hopp, hopp, renn in den Kopf. Oh, Blümchen. Oh nee, mach das Fenster auf. Ey, warum reißt ihr denn alle Fenster auf? Blümchen hat gefurzt. Ja, weil ihr sie permanent mit Leckerlis vollstopft. Ich riech nicht. Na, dann sei froh. Ja, aber es kalt. Geh die nächste rechts, die nächste rechts. Aber das ist so ein Forstweg. Nein, mein Lieber, das ist eine Abkürzung. Nee. Vertrau mir, da holen wir die 10 Minuten locker wieder rein. Und Blümchen kann kurz Gassi gehen. Ja, das halte ich aber auch für sehr nötig. Hier rein? Ja. Oh. Und du bist dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Fuck. Blümchen, nee. Lass uns ein Wunder sein, ein wunderbares Wunder sein. Nicht nur du und ich allein, das... Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. Wie bitte? Entschuldigung, ich meine Tag, Frau Völker. Immer auf der Lauer, was? Tag, Herr Braunert. Schön, dass Sie mal wieder ins Haus reinschauen. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe Pralinchen übergeben und ein Schlückchen über den Durst getrunken, gnädige Frau. Ah, aha. In der schauerlichen zweiten? Jawohl, ich bekenne mich schuldig. Na, dann haben Sie ja gesehen, was da vor sich geht. Nö. Was meinen Sie denn? Umvolkung. Bitte? Ja, glauben Sie die Geschichte vom mittellosen Studenten etwa? Ach. Über Jakob sprechen Sie. Das ist doch ein guter Mann. Dieses Land braucht Ingenieure, Frau Völker. Ingenieure, so nennt man das also heute. Aber wie würden Sie es denn nennen? Ach, mein Mann und ich, wir wundern uns ja nur, dass der schauerliche Sohn nicht auch noch schwarz geworden ist. Schwarz nicht, Frau Völker, aber schwul. Ach. Eugen! Eugen, jetzt sag doch auch mal so, was. So, jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss aufpassen, dass ich nicht die gute Laune verliere. Lieben Gruß an den Gatten. Ich empfehle mich. Lass uns Wunder sein. Wunderbar. Sie werden Wunder schon sehen, Herr Braunert. Nicht nur die erst Wohnung, das Wohnhaus nein. Und dann das ganze Land. Könnte das nicht schön sein? Jakob, los geht's. Wir haben genau einen Tag Zeit. Einen Tag für was? Na, ist doch alle Gips. Ich verstehe es nicht. Manfred hat zugegeben, dass man alle Wände einreißen kann. Wir machen aus zwei Wohnungen eine. Als Überraschung. Und welche Wand willst du einreißen? Mit diese, zwischen unseren Wohnzimmern. Nein, nein, das ist die tragende Wand. Ja, wie auch immer du die nennst, mein Süßer. Nein. Ich muss es erstmal berechnen. Das Werkzeug haben wir nicht. Wir brauchen viele Männer. Es gibt sehr viel Dreck. Es wird einfach zu laut. Ja, hervorragend. Dann husch, husch. Mach du dich an deine Berechnungen. Die Männer besorg ich. Was sagst du? Ach, wo ist denn mein... Ja, Anton, Schatz, wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen? ADAC? Nee. Warum ADAC? Jetzt brüll doch nicht so. Man kann ja kein Wort verstehen. Ich fass es nicht. Wie kann man denn keine ADAC-Mitgliedschaft haben? Hä? Bei so einem alten Auto. Ja, weil meine Mutter vielleicht nicht fährt wie eine besenkte Sau. Nee, weil sie Wege vermeidet, die für normale Autos gesperrt sind. Mann, jetzt reg dich ab. Also, so wie ich das hier sehe, hat sich einfach nur eine Wurzel im Unterboden verhakt. Und wenn wir alle zusammen graben, dann kriegen wir Mary hier gleich wieder raus. Mann, bis dahin sind Ralf die Haare ausgefallen. Kann ich was helfen? Nee, Mutti, nee, ganz was? Sicher nicht. So, komm, sag an, wie lautet die Nummer? 6 mal die 2. Ja, hallo, Einen wunderschönen guten Tag, junger Mann. Wir haben hier ein kleines Problem, das möchte ich Ihnen gerne... Naja, so klein ist es jetzt nicht. Psst. Mitgliedschaft, ach so, nein, leider nein, weil... Na, jetzt hören Sie mir bitte doch erstmal zu, ja? Also gut, ich stehe hier mitten im Wald mit meiner 97-jährigen gehbehinderten Mutter. Bin doch nicht gehbehindert! Psst, Oma. Wir sind ja auf dem Weg zu meinem todkranken Ehemann von einer Wurzel aufgespießt worden. Wir haben weder Verpflegung dabei noch Medikamente. Was? Wir haben doch die Schnitzelchen! Und ich bin Diabetikerin. Doch mal ruhig jetzt. Nein. Ruhe. Nein, ich will Sie nicht verarschen. Erzähl von der Wurzel. Ja, na ja, ja, das ist so ein Weg mit so einem Huppel in der ein Mitte. Ein Forstweg, ein klassischer Forstweg. Wo es längs und pst, links und rechts so tiefer geht. Was? Nein, ich habe da kein Verbotsschild gesehen. Da war eins, Mama. Hören Sie mal, was heißt denn hier selbstverschuldet? Eine polizeiliche Anzeige? Was? Entschuldigung? Oh, 400 Euro! Nee. Leg auf! Nein, Geistert verlassen. Nein, ich werde Ihnen ganz bestimmt nicht meinen genauen Standort nennen, Sie Arschloch. Mama! Nein, danke, Ihre Hilfe können Sie sich an den Hut stecken, Sie Denunziantenpetze. Mama! Auf Wiederhören! Ja, das hat uns aber jetzt sicher vorangebracht. Das war ja ne? typisch. Klasse, Elke, richtig gut. So, gut, weiter. Du sagst, das war nur eine Wurzelpippe? Ja. Ja, wir müssen die freilegen und dann irgendwie aus dem Unterboden rausziehen. Ja gut, dann machen wir das. Wäre doch gelacht, wenn wir diese Schrottkarre nicht mit unseren eigenen Händen frei bekommen. Also kommt, alle ausschwärmen. Wir brauchen dicke Äste zum Graben. Da sind sie schon. Komm, Jakob, deine Baubrigade ist da. Oh, meine Güte, Sie haben mich aber erschreckt. Guten Tag, Frau Schauer. Ja, guten Tag, Frau Völker. Jakob kennen Sie schon, oder? Jakob, das ist unsere liebe Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Oh, hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Hochparterre, nicht Erdgeschoss. Was haben Sie denn auf dem Herz? Die Hartwigsens, sind die nicht da? Nee, die sind verreist. Oh Gott, was ist denn das? Wir erwarten Besuch. Noch was? Ja, mein Mann und ich, wir haben Wein bekommen. Ja, das ist ja schön für Sie. 5 Kisten. Ja, und? Ach so, ja, der ist für Evelyn. Ist aber bei uns gelandet. Ja, Entschuldigung, ich muss kurz. Oh, Maurice! Das ist Maurice, das ist Frau Völker, Jakob. Wie schön, dich zu sehen. Jacob. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo, Frau Völker, darf ich vorstellen, das ist Jakob, ja? Hey, Jakob. Hi, Ricardo, ich bin Jacob. Sisseko, mein Herz. Oh, hier, baby. Das ist Jakob, hello, Frau Völker, Sisseko. Oh, hi, Sisseko, ich bin Jacob. Gut, dass du da Jacob. Bist. Niemand hat so starke Oberarme wie du. That's right. Oh, Jerome. Hallo. Jerome. Frau Völker, Jakob, Jerome. Hi, Jerome, ich bin Jacob. Kommt alle rein. Jakob, komm. Oh, die Kisten stellen unseren ganzen Flur voll. Ja, ich kümmere mich drum. Frau Völker, vielen Dank für die Info. Und schon mal Entschuldigung im Voraus, falls es heute ein bisschen lauter bei uns wird. Adios. Was für eine Frechheit. 3, 2, 1, los! Schieben mehr! Noch ein Stück, dann haben wir's! Ihr macht das spitze! Halt die Klappe, Anton! Mann, ey. Scheiße, das funktioniert nicht. Die Räder graben sich einfach immer nur tiefer rein. Komm, Anton, lass mich mal ran. Du kannst doch gar nicht Auto fahren. Anton, komm, steig aus und lass mich ans Steuer. Wie du meinst? Mutti, weißt du, vielleicht kannst du auch aussteigen, dann wird der Wagen leichter. Ja, bitte. Alles okay? Ja. Ja. 3, 2, 1, los! Mama, du musst die Kupplung schon kommen lassen und dann Gas treten. Ja, Mister, 9-mal schlau. Darf ich jetzt wieder einsteigen? Könnt mich alle mal. So, wie weit ist es jetzt noch bis zu Ralfs Campingplatz? Ja, das sind noch über 7 fucking Kilometer. Na gut, okay, dann laufen wir. Bist du wahnsinnig? Ach, ich dachte, du bist nicht gehbehindert. Ach. Sag mal, wo ist eigentlich Blümchen? Ach du Scheiße, wo ist der Hund? Blümchen! Blümeli! Blümchen, komm her, mein Schatz, komm zu Papa. Komm, du Furzi, komm! Scheiße! Wir müssen sie suchen gehen. Mann, ey, warum habe ich nicht einfach den Zug genommen? Stapfen wir hier sinnlos durch den Wald und verlieren kostbare Zeit, die ich so schön mit Ralf bitte. Oh, guck mal, hier ist ein Steinpilz. Und da ist noch einer. Oh. Ich werde verrückt, ein ganzer Hexenring. Oh. Sowas habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Ja. Mama? Ich mach Musik an, dann hört man es nicht so. Wollen wir dich doch einfach noch um Erlaubnis fragen? Ah, juhu. Er braucht um Erlaubnis, Frank. Ich hoffe schon. Blümchen! Blümchen, wo bist du denn? Ich hab noch nie so viele Pilze auf einmal gesehen. Blümchen, komm her! Ja, das stimmt. Das ist wie in dem Jahr, als Tschernobyl explodiert ist. Weißt du noch, Mutti? Ja, das war toll. Da haben wir auch richtig viele gefunden. Und? Nix, die muss irgendeine Fährte aufgenommen haben oder so. Warte mal, was ist das da? Blümchen! Da bist du, komm, ja, komm zu Papa. Jetzt bleib doch mal stehen, was hast denn du da? Ist das da ein Hase in ihrem Maul? Blümchen, aus! Ach, du liebes Bisschen. Nee. Fein, Blümchen, das ist, was du uns hier mitgebracht hast, das ist das. Das ist ein Frischling. Ja, das ist ganz fein. Sag mal, spinnst du? Das ist halt so, ist es ihre Art, uns ihre Liebe zu zeigen, Anton. Ja, so musst du aber das sehen. Hoffentlich weiß Mutter Wildschwein nichts von ihrem Geschenk. Ja, genau. Die Barre! Scheiße! Hutusch! Blümchen, nein, komm her. Das schaffst du nicht, Blümchen. Du hast keine Chance, komm her. Tür auf! Komm mal mit Auto, Blümchen, komm! Schneller, jetzt Blümchen, komm schnell! Tür zu! Blümchen, sei ruhig. Sei bitte still. Oh Gott, wie sollen wir denn Astrid das erklären? Blümchen, halt die Fresse jetzt. Hast du etwa den Frischling mit ins Auto genommen? Warum hast du ihn nicht weggeschmissen? Ja, keine Ahnung, mal in Panikmodus. Weil hier die ganze Zeit so rumschreit. Was? Ja, ich raus. Ja, okay, mein Mäuschen. Hier kommt ein kleines. Ja, es tut mir leid. Abholen, los. Fuck. Oh. Das war wirklich ein ganz toller Wurf. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Entschuldigung. Na, wenigstens ist sie jetzt still. Was macht sie denn? Sie stupst mit der Nase ihr totes Kind an. Guck mal. Oh Gott. Das ist ja fürchterlich. Anderen Frischlinge, komm jetzt auch noch dazu. Guck dir das an. Die kommen jetzt zusammen. Trauern gemeinsam um das Baby. Das ist doch irgendwie schön. When the moon got shattered, I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning bolt. Hiermit hat sich die Wohnungsschlüsselfrage ein für alle Mal erledigt. Zauberer. So cool. Und Jakob, gut gerechnet. Das Haus steht noch. Ja, noch. Oh Männer, ihr habt doch Hunger und Durst. Gucken wir doch mal, was Elke im Kühlschrank hat. Bingo! Hackbraten und Kartoffelsalat! Wollen wir nicht erstmal weiterbauen? Schnickschnack, wir feiern jetzt Richtfest! Yes. Oh, nur zu trinken haben wir nichts. Haben sie alles selber ausgesoffen. Es sei denn... Frau Schauer! Frau Völker, Jerome, Jakob und ich... wollten Sie um 5 Kisten Wein erleichtern. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Oder sollen die Kisten hier stehen bleiben? Ja, da kommt mal rein, Jungs, hier rein. Jeder 2 Kisten. Wieder? Ja, und ich nehme die eine. Aber nicht mit den Schuhen auf die Auslege warten. Ja, wir sind gleich wieder weg. Und hier, warte mal, Jakob. Und die 2 Flaschen sind für Sie und Ihren Hafen. Machen Sie sich einen netten Abend mit Herrn Völker, Frau Völker. Ich komme zügig, Frau Schauer. Ja, immer wieder gerne. Dankeschön. Na, tschüssi. Sind Sie denn immer noch da? Ja, alle haben Sie sich an den kleinen toten Körper gekuschelt. Oh Gott, ja. Ach, Mist. Was? Mutti, deine blöde Weinlieferung. Ich habe vergessen, Astro zu sagen, sie soll dir nicht annehmen. Was? Ja, das ist mein Wein. Ja, hör auf. Mama, gibst du mir mal einen von deinen Steinpilzen? Nö, wozu? Ja. Mutti, nein! Danke, Oma. Ach. Pepe, kurbel doch mal bitte das Fenster runter. Halt. Was hast du vor? Trauern macht hungrig. Anton, nein! Ah. Oh, der... Ja! Ja, die scheinen euch zu schmecken, ja? Die schönen Pilze. Es funktioniert. Gib mir auch einen. Nein, ja. Seid ihr verrückt? Ja, hier, noch einer. Mutti, hör auf. Ach, Elke, unser Überleben geht doch wohl vor. Los, wirf so weit, wie du kannst. Ja, zack. Oh, nee. Ja, der war du. Es funktioniert und ich kann auch weiter. Ja. Mama, versuchst du da Pilze zu verstecken? Wieso? Nee, nur die schönsten. Her damit, los. Nee, Menno, das war so ein schöner großer. Jakob. Hallo. Ja. Hier bin ich. Was ist denn los? Wo guckst du denn immer hin? Ich dachte, der Rhythmus liegt dir im Blut. Ich bin wirklich kein guter Tänzer. Dann trink mehr Wein. Der ist sehr süß. Der Wein oder Jerome? Astrid. Jerome. Astrid. Mein Hübscher. Vielleicht geht's dann mit dem Tanzen besser. Jerome? Oui. Übernimmst du mal? Bien sûr. Hallo. Bonsoir, Jacob. Bonsoir, Jerome. Viel Spaß zusammen. Dankeschön. Blümchen, komm. So, haben wir alles. Ja. Und die Horde ist wirklich weg? Ja. Die machen jetzt Leichenschmaus mit deinen Pilzen. Ja. Elke. Du weißt was, Mutti, morgen gehen wir hier nochmal suchen. Wir haben bestimmt die Hälfte stehen lassen. Oh, jetzt vergiss doch mal die doofen Pilze, Mama. Ich sehe gar nichts. Wenn Sie sich bitte bei mir einhaken würden. Ich habe die beste Taschenlampe der Welt und damit kann uns nichts passieren. Danke. Geht gut. Und ihr wollt jetzt echt 7 Kilometer durch den Wald mitten mein Sohn, in der Nacht? Ja, das ist doch aufregend. Boah, ich hab Nachtwanderung schon immer gehasst. Ja, genau, das stimmt. Weil du so schön schreckhaft warst, da hat dein Vater sie umso mehr geliebt. Wisst ihr noch? Oh, ja. Der konnte sich stundenlang im Unterholz verstecken, nur um dir einen Schrecken einzujagen. Ja. Naja, ich meine, wer weiß, was hier alles so im Unterholz auf uns lauert, ne? Ja, danke, das macht es jetzt deutlich besser. Du weißt noch, was wir gesungen haben, um dir die Angst zu nehmen? Mutti, komm mal runter, Max muss kacken, hat schon dreimal pfff gemacht. Mutti, komm mal runter, Mama, Max komm muss mal runter, Max muss kacken, Mama, komm mal runter, Max schon dreimal, Max schon dreimal, Max schon dreimal. Ha, was war das? Was denn? Ha? Nee, komm, weiter singen, sing weiter, komm. Mama, Anton, das ist es. Ich habe eine Idee. Eine fantastische. Wir hauen mitten in der Nacht von zu Hause ab und treffen uns auf halber Strecke zwischen Buxtehude und Berlin. Wir leben frei und wild mit den Wölfen und Bären im Wald. Wir bauen uns eine Jurte oder ein Floß, wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Wir leben von Pilzen und Beeren und Fischen. Anton, wir erzählen uns Geschichten im Schein des Lagerfeuers und zählen die Sternschnuppen und wünschen uns, was wir wollen. Ganz ohne Eltern. Am Freitag geht's los. Ich höre die Wölfe schon heulen. Anton. Au! Was meinst du? Bist du dabei? Hört mal, sind das Wölfe? Oh. Nein, ganz bestimmt. Ja, aber es soll in Brandenburg doch schon wieder welche geben. Jetzt hör doch mal auf, mir Angst zu machen. Jetzt hat man keine Sorge. Blümchen passt eh auf uns auf. Genau. Muss mal, Mutti. Kann mit mir jemand in die Büsche gehen? Evelyn, mein Engel, ich gehe überall mit dir hin. Ja, ist schon gut. Komm, Mutti, ich gehe mit dir. Ja. Waldeinsamkeit. Hm? Riech da mal. Ich bin müde und verschwitzt, Pepe. Ich riech nur mich selber. Wie animalisch. Komm und gib mir einen Kuss. Jetzt. Hier. Wieso nicht? Ich mag das nicht. Mich zu küssen? Ja, so in aller Öffentlichkeit. Hier ist weit und breit kein Mensch. Aber Mama hockt mit Oma im Busch. Ah, und das nennst du Öffentlichkeit? Jetzt komm schon, gib mir einen romantischen Kuss. Nein. Ich will auch nicht, dass du mich von meinem Vater küsst oder anfasst oder sonst was. Hast du verstanden? Alles klar. Ich hüte dein kleines, dreckiges, sündiges Geheimnis vor Papi. Und jetzt küss mich. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch, es ist mir ernst. Ich möchte nicht, dass mein Vater weiß, dass wir ein Paar sind. Okay. Okay. Und was wäre daran eigentlich so schlimm? Hä? Oma! Sag mal, lässt du mich jetzt hier stehen, oder? Was ist denn passiert? Ich habe auf etwas draufgepinkelt. Das ist weggerannt, als es feucht wurde. Na, komm her, halt dich an mir fest. Ja. Wir ziehen dich hoch. Ja, hier. Eins, zwei, drei. Vielen Dank, liebe Familie, für diesen wunderschönen romantischen Moment. Herrlich. Herr Schauer, Sie haben sich mit Ihrer fantastischen Idee mal wieder selbst übertroffen. Also, meine Recherchen haben ergeben, dass sich der Mittelpunkt zwischen Buxtehude und Berlin unweit von Schnakenburg befindet, wo die Ahrland in die Elbe fließt und eine einzigartige Auenlandschaft formt, die dem Mississippi nicht unähnlich ist und dringend erforscht und entdeckt werden sollte. Eine Angel, ein Zelt und ein Schlafsack habe ich sicherlich noch im Keller. Beeren und Fische sind gut und schön. Um für den harten Winter vorzusorgen, sollten wir aber Holzfiguren schnitzen und an Touristen verkaufen. Mit unserem Floß können wir Touren durch die idyllische Altmark anbieten. Und wir sollten Steinpilze sammeln, trocknen und verkaufen. Und Leute wie meine Mutter geben locker 40 Mark für ein Kilo aus. Oh, wie ich mich auf die gemeinsame Zeit freue, Herr Schauer. Bis Freitagnacht. Ihr Anton Hartwigsen. Wir haben es geschafft. Ja. FKK, Knatter Camping Bantico. Hier endet der Textil. Der Textilbereich? Na los, alle aus. Was? Warte mal, das ist jetzt ein Scherz, oder? Nö, wieso? Hey, Leute, auf keinen Fall. Halt, Elke, lass bitte deine Sachen. Oh nein, ehrlich. Regeln sind Regeln. Ja, aber das wird ganz schön frisch. Ja, in einer halben Stunde kommt da schon die Sonne raus. Komm, Mutti, ich mach dir den BH auf. Komm, Evelyn, was? Du wirklich nicht. Also lass uns bitte einfach alle so bleiben. Pepe, guck dir schon keiner was. Nee, da bleib ich jetzt stur. Vergiss es. Auch jetzt bitte, mach die nicht zum Apfel. Hin zum FKK. Wunderschöne Leiber, ziemlich viele Weiber. Männer sind doch da. Strahlend blauer Himmel, elendlange Strände. Erotik viel zu viel. Hurra, hurra, der Bus ist da. Wir fahren an den FKK. Hurra, hurra, der Bus ist da. Wir fahren an den FKK. So, das hier muss er sein. Eieiei. Also, ob die Kiste überhaupt noch fährt, sehe ich äußerst fraglich. Ja, Anton, erben wirst du nicht viel. Die Gartenstühle sind ganz hübsch. Ach, Kinder, war mal nicht vielleicht doch... Nee, hör auf. Ich bin doch nicht die ganze Nacht durch den Wald marschiert, damit du im allerletzten Moment noch den Schwanz einziehst. Ja, ist ja schon doch gut, also gut. So. Blümchen, mach mal Sitz. Komm. Elke? Hallo. Ralf, guten Morgen, das ist immer. Ja, das ist immer. Ich hab euch eigentlich... gestern erwartet. Ja, wir hatten da so eine kleine Havarie. Anton, Papa, hallo. Schön, dich zu sehen. Heute scheint es dir ja ganz gut zu gehen. Ja, morgens geht's meistens besser. Evelyn, meine Güte. Oh mein Gott. Gut siehst du aus. Morgen, danke. Mein Gott, wie alt bist du denn jetzt? Darf man das fragen? Ach, das glaubst du sowieso nicht. Blümchen, sei mal ruhig, ganz ruhig. Moment, junger Mann. Gehören Sie auch dazu? Ja, ich... Also Carsten ist ein Kumpel von mir. Wir waren übers Wochenende zum Fischen verabredet, aber dann kam ja dein Brief dazwischen. Fischen? Dein Ernst? Also ich verstehe jetzt auch nichts mehr. Zieh sofort deine Sachen aus, junger Mann. Wenn der Platzwart einen Textiler hier sieht, da krieg ich richtig Ärger. Und nimm den Hund an die Leine. Blümchen, komm her. So ist brav. Und jetzt die Sachen runter. Klamotten aus. Carsten, bitte. Okay. So, besser. Na, geht doch. Oh. Was ist denn hier los? Guten Morgen, Mucki. Morgen. Haben wir dich geweckt? Wer ist denn das? Das ist die ältere Dame. Das ist Evelyn. Hallo. Der Korpulente. Das ist mein Sohn Anton. Hallo. Dein Sohn? Ja, dann hier, der attraktive junge Mann hier, das ist Karl. Mein Name ist Carsten. Carsten. Dann der Hund und dann ist, das ist meine Frau. Elke, Elke, das ist Babette. Ja, hallo, Oberfreud. Also Sie werden meinen Mann dann pflegen, ja? Bitte? Naja, pflegen. Muckelein, Willst du uns nicht mal 10 frische Brötchen holen? Willst du mich jetzt wegschicken? Deine Familie muss gehen. Ist zu Besuch. Ja, Aufschnitt? Nö. Ja, und Erdbeermarmelade bitte. Ja. Nutella wäre geil. Anton, Zwiebel mit? Warum nicht? Du spinnst doch wohl. Lass einfach anschreiben. Oh, ich bin gleich wieder da. Das will ich meinen. So, setzt euch doch erstmal. Okay. Ich setz mich da nicht so drauf. Oh, Ralf, ist auch nicht so einfach bei euch, oder? Ecke, da sagst du was. Komm, kurz rüber. Ich hab's ihr noch gar nicht gesagt. Was denn? Vielleicht haben die was zum Unterlegen. Das mit der Krankheit. Bitte? Ich hab noch nicht den richtigen Moment gefunden. Sag mal. Platz dich einfach hin. Setz mich hier nicht hin. Und was dachtest du, ist der? Alles ein Schrotter auf. Zum Geburtstag oder was? Geburtstag, papalapap. So, Käffchen? Ja. So ein Cappuccino wäre geil. Cappuccino haben wir ja nicht. Und die Menschen schwitzen, können nicht mehr sitzen. Die Hintern sind verbrannt. Hurra, hurra, der Bus ist da. Wir fahren an den FKK. Hurra, hurra, der Bus ist da. Nach Afri und Antarktika. Hier, der kleine Wadenbeißer, der kriegt auch was zu schlabbern. Na, ist ja schon gut. Ich hab schon geschnallt, dass du mich nicht magst. Meine Fresse, 7 Kilometer, Evelyn. Das ist ja Respekt. Ja, aber du, Ralf, du bist dicker geworden, oder? Mutti, ja, ja. Nicht so dick wie mein Sohnemann. Was, Anton? Bist du immer schön verwöhnt worden von Mutti und Omi? Na, na, na. Mutti, lass mal. Hättest du ja ruhig mal ein Beispiel an deinem Kumpel nehmen können. Hübsch definiert, Carsten, muss ich schon sagen. Handball? Fußball. Sturm? Rechts außen. Ich auch. Es ist aber schon ein paar Tage her. Und wo habt ihr euch denn kennengelernt? Auf dem Platz? Ja, wohl eher nicht, wa? Schule, Abi, Deutsch. Anton, hör auf damit. Womit denn? Das stimmt doch. Ich glaube, ich muss dir jetzt mal die Wahrheit Wenn sagen. Wenn du das tust. Was dann? Es interessiert ihn doch eh nicht. Das weißt du doch gar nicht, Anton. Ich bin Antons Freund. Ja, so, klar. Carsten. Nee. Freund. Ich bin sein Freund. Wir sind zusammen. Ich bin sein Liebhaber, sein Lebensgefährte. Also, zumindest bin ich davon ausgegangen. Anscheinend bin ich ihm aber wohl peinlich. Nein, du bist mir nicht peinlich. Ja, dann stell dich doch nicht so an. Und übrigens, mein Name ist Pepe. Ich heiße Pepe. Ja, in meinem Ausweis steht Carsten, aber alle nennen mich schon immer Pepe. Donnerlittchen. Was? Hast du so ein großes Problem damit, ja? Nee, also Problem, nein, aber dass mein eigener Sohn mir das nicht sagen will, das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Okay. Oh Gott. Schönes Familientreffen. Jungs, wollt ihr euch nicht mal ein bisschen nützlich machen und eure Karre aus dem Wald holen? Was er dafür braucht, das habe ich alles also, im Schuppen. Ja, das wäre gut. Ich fände es ja irgendwie gut, wenn Vater und Sohn mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen würden. Weißt du, ja. Wer weiß denn schon, wie lange das noch, also bevor, weißt du... Bevor ich den Löffel abgebe, sag doch. Ja. Nein, so wollte ich das, aber ja. Anton, du kennst deine Mutter. Wir haben eh keine andere Wahl. Von mir aus. Ich gehe mal die Seilwinde holen. Bitte, lass mich nicht allein mit ihm. Ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Dein Vater ist ein super Typ. Ach. Und ich find's mega, wie souverän er mit seiner Krankheit umgeht. Ja, das stimmt. Oder? Ralf war schon immer hart im Nehmen. Ja, das stimmt. Im Nehmen war er immer ganz groß. Ach, da klingelt ja ein Handy. Scheint die Lebensabschnittsgefährtin vergessen zu haben. Nice! Love Parade 2006, was für eine wilde Nummer. Love Parade, du? Ja, mein Lieber, ich hätte auch ein Leben vor dir. So, Anton. Na los, Dicker, ich hab alles. Ich komm mit. Kommst mit, sag mal, geht ihr auch zusammen aufs Klo? Ehrlich gesagt, meine Güte, Späßchen. So, seitdem ihr da seid, geht's mir richtig gut. Ach, schön, Ralf, das und war... Und ihr zwei Mäuse, fühlt euch ganz wie zu Hause. Machen wir. Bis gleich. Du, pass bloß auf, dass wir ihn hier einziehen. Das wäre mir ein Vergnügen. Nee, lieber beiß ich ins Gras. Tja, und so sind wir uns wieder begegnet. Nach fast 15 Jahren. Nach fast 15 Jahren? Mensch, Sohnemann, du bist ja ein richtiger Romantiker. Mhm. Weißt du, Pepe, ich find's toll, dass du so ein Lebenskünstler bist. Was glaubst du, warum wir hier raus sind, Betty und ich? Hm? Hier draußen, da machen wir unsere eigenen Regeln. Keine Zwänge, keine Klamotten. Auf die Freiheit, auf FKK. Ja, auf die Freiheit. Blümchen aus, wir sind doch gleich da. Weißt du eigentlich, Ralf, dass du deinen Sohn zum Radiomoderator gemacht hast? Das war ja wohl immer noch Bernd. Ja, gut, aber den ersten Rekorder hast du von ihm bekommen. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Geile Kiste. Da bekomme ich ja, wie sagt man, Tantiemen von dir. Mhm, sagt der Mann, der noch nie Unterhalt gezahlt hat. So, da steht die Rostlaube ja schon. Eieieiei, da muss der Beulendoktor ran. Hey, Pepe, wickel die mal bei euch um die Anhängerkupplung. Dann zieh ich den Wagen rückwärts raus. Alles klar. Und hepp! Was? Okay. Anton. Ja? Komm mal her. Komm, Lippchen. Was denn? Du, es tut mir leid. Was? Was? Was tut dir leid? Na, die letzten 20 Jahre. Dass wir dir scheißegal waren, oder was? Mann, Anton, ich würde die Zeit ja auch gern zurückdrehen. Ich würde dir gern ein besserer Vater sein, aber scheiße, du bist ein Mann geworden. Ich bin zu spät. Ja. Du, das Einzige, was ich noch tun kann, ist dir zu sagen, dass du ein prima Kerl bist. Du hast einen tollen Freund, Mann, Anton. Ich bin stolz auf dich, okay? Was willst du denn jetzt hören? Nichts. Gar nichts. Ich wollte es dir nur mal sagen. Ist das jetzt blöd für dich? Nein. Nein. Es tut mir auch leid. Was? Deine Krankheit. Vor ein paar Tagen habe ich dir ja noch den Tod gewünscht. Echt? Du warst das. Wie nett von dir. Ich hoffe, sie finden einen Spender für dich. Tja, das liegt nicht in meiner Macht. Papa? Ja? Wäre dir das zu schwul oder dürfte ich dich mal in den Arm nehmen? Zu schwul? Anton, du bist mein Sohn. Halt die Klappe und komm her. Wow. Mein Großer. So, ihr nackten Sweeties, wir könnten dann jetzt. Nackte Sweeties. Ja, dann sag du's ihr doch. Nee, das ist seine Sache, Mutti. Oh. Psst, jetzt. So, hello again. Hier sind 10 Brötchen und Marmelade. Oh, ja. Matt danke, gab's danke. Leider nicht. Super. Wo ist denn Ralf? Vater-Sohn-Gespräche. Ah, ja klar. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 39. Wieso? Sieht man Ihnen gar nicht an. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich Ihnen. Seit wann sind Sie eigentlich mit meinem Mann zusammen? Im August sind es 5 Jahre. Ach, guck doch. Und Sie haben keinen besseren gefunden. Ich liebe ihn. Wie sehr denn? Bis zum Mond und wieder zurück. Oh, ob das reicht. Entschuldigung, aber ich verstehe Ihre doofen Anspielungen nicht. Worum geht's hier? Um Ehrlichkeit, junge Frau. Um Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, ich frag mal, wo Ralf bleibt. Ich glaube, es hat vorhin schon geklingelt, das Handy. Ja, ja. Ah, ja, stimmt. Ja, Ralf hat mir eine Nachricht hinterlassen. So, Moment. Muckilein. Erstens, ich liebe dich. Oh, wie süß. Zweitens, dreh noch ein paar Runden mit den Brötchen. Die beiden Hyänen lauern vorm Wagen. Shit. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit meiner Alten zu sprechen. Geh aus, du verdammte Scheiße. Sie hat mich dummerweise mit den beiden Schwuppen in den Wald geschickt, um ihre Blechmühle zu befreien. Nein. Sprich sie auf keinen Fall selbst drauf an. Am besten kommst du erst wieder, wenn ich dir ein Zeichen gebe. Küsschen, ich liebe dich. Das ist ja nicht zu fassen. Können Sie bitte vergessen, was Sie gerade gehört haben? Nee. Sagen Sie mal, was wird hier verdammt nochmal gespielt? Und worauf sollen Sie mich nicht ansprechen? Die Scheidung? Welche Scheidung? Na, Ihre? Was? Oh, alles klar. So, da sind die Männer wieder. Klappert ein bisschen, aber läuft. Die Wurzel hätten wir niemals freigeschaffen. Die steckte so tief im Unterboden drin. So ein Apparat. Mega. Aber dank der geballten Kraft von Anton, Pepe und mir. Ja! Mama? Du hast uns von vorne bis hinten verarscht. Mama? Leukämie? Ernsthaft, Ralf? Wie? Babette? Was? Das verstehe ich nicht. Hat uns diesen Scheißkrebs noch vorgespielt. Ach, ich wäre doch sonst nie hierher gekommen. Und wann, bitteschön? Wolltest du mich fragen, ob ich dieser Scheidung zustimme? Vielleicht bleich geschminkt im Krankenhaus oder was? Bitte, der ist doch die Aufregung gar nicht doch, mehr. Lass Nein, mich. Aber ich hätte doch bestimmt jetzt schon gleich Warum damit angefangen. Warum spielst du so mit unseren Gefühlen? Weil sich Babette von mir trennen will. Wenn wir nicht heiraten. Aber ich kann Babette ja nicht heiraten, solange wir beide noch nicht geschieden sind. Du blödes, dummes Arschloch! Ich bin kein Arschloch! Muss doch auch mal gut sein! So einfach ist das nicht, mein Sportsmann. Warum? Ja, wir hatten eine Abmachung und daran wird sich gehalten, verdammt nochmal! Oder soll ich dich an deine Schuldenberge erinnern? An die zigtausend Euro, die ich für dich jeden Monat abbezahlt habe? Die gleiche Nur weil ich daran geglaubt habe, dass es stimmt, was du sagst. Dass du mich so liebst, wie du so immer behauptet hast. Was? Du hast Schuld? Ja, aber so, na, davon weiß die Gute auch nichts. Wie hast du es ihr denn dann erklärt, ha? Dass du ihn zwingst, mit dir verheiratet zu bleiben, weil du auf diesen Rentenpunkten hockst. Weil er mein Leben ruiniert hat, das Schwein. Die Rentenpunkte sind das Einzige, was mir noch bleibt. Mama. Drecksack. Warum hast du mir das nie erzählt? Warum lügst du mich denn an? Habt ihr euch jetzt alle gegen mich verschworen, oder was? Ich wollte doch einfach nur heiraten. Ich doch auch. Den Mann, den ich liebe. Party und Polterabend und Hochzeitsfeier mit verschiedenen Platten. Bärchenspiel, Reiswerfen und Flitterwochen. Mann, ich wollte noch ein Kind mit dir, verdammt, ich werd 40! Warum ist das denn so schwer? Muckilein. Ich bin nicht mehr dein Muckilein. Ich liebe dich doch. Du hast mich belogen. Aber ist doch nicht so schlimm. Fass mich nicht an! Warum, Anton? Warum hast du das getan? Wir hatten doch einen perfekten Plan. Ausgetüftelt bis ins letzte Detail. Allein der Gedanke daran, vogelfrei mit dir auf dem Wasser zu leben, hat mir in den letzten Tagen Kraft gegeben. Diese ganze Scheiße hier zu vergessen. Und du? Du müsstest mit Füßen treten und zerstören. Weißt du, wie demütigend es war, mit gepackten Sachen am Bahnhof eingesammelt zu werden? Von Hannes. Verraten durch dich. Ich weiß nicht, ob ich dir das je verzeihen kann. Gib mir Zeit. Und geh mir jetzt bitte nicht auf die Ketten, okay? Ja, bitte. Du, entschuldige, dass ich so früh am Morgen störe, aber die Völkers hören wieder Signale. Naja, vielleicht waren wir gestern Nacht ein bisschen laut. Ja, Jakob und du? Und die anderen Jungs. Welche anderen? Sag mal, darf ich mal kurz reinkommen? Nee, darfst du nicht. Na, was ist denn das hier? Machst du auf Airbnb oder was? Astrid, das musst du anmelden. Manni Mäuschen, die Jungs sind rein zum Privatvergnügen hier. Privatvergnügen? Ja, fragst du als Vermieter oder bist du etwa... So, jetzt lass mich mal sofort rein. Schon einiges erlebt, aber das... Das hast du selber vorgeschlagen. Das ist eine tragende Wand! Oh. Beziehungsweise war! So, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was ihr da angerichtet habt? Ja, Jakob hat alles berechnet. Ich trage hier die Verantwortung für 33 Mietparteien in diesem Haus. Mehr noch, für knapp 300 Mieter in der gesamten Verbundplatte. Oh. So ein Loch in der Hauptträgerwand kann den Einsturz des gesamten Blocks verursachen. Polizei! Evakuierung, Sanierung, etc. Pöpö. So, habt ihr darüber auch nur eine Sekunde nachgedacht? Jetzt reg dich doch mal ab, Manfred! Ach, hör auf, mich zu duzen, ich bin dein Vermieter. Laut meiner Berechnung... Ach, laut deiner Berechnung, wo hast du denn rechnen gelernt? Im Urwald? Oh. Was ist das überhaupt für eine Bespruche, die du hier zusammengesammelt hast? Hat da irgendeiner eine Arbeits- oder eine Aufenthaltsgenehmigung? Oh, oh. So, und jetzt raus, alle raus! Ich wohne hier. Ach so. Ne, dann hast du sicher einen Untermietvertrag. Oder hast du von sowas auch noch nicht gehört? Jerome, Ricardo, bleibt, wo ihr seid. Der feine Herr Vermieter möchte jetzt gehen. Und zwar auf der Stelle. Was? Du schmeißt mich aus der Wohnung? Ja, sieht ganz so aus. Hier, bitte, nehmen Sie die Berechnung mit. Herr mit dem Quark. Das wird ein Nachspiel haben. Scheiße. Was soll das heißen? Es ist aus. Das sind drei sehr simple Worte, Ralf. Hm? Okay, Lein. Das kannst du nicht machen. Du bist doch alles für mich. Du bist das Einzige, was mich jemals mit Stolz erfüllt hat. Ach so? Und was war das da vorhin im Wald? Alles Show? Anton, sei nicht naiv. Babette. Das gibt's doch nicht. Ohne dich bin ich nichts. Meine Ex hasst mich, weil ich sie nie geliebt habe. Meine Geschäftsideen, ich habe ihr alle in den Sand gesetzt. Mein Haus, das ist eine Bruchbude auf vier Rädern. Nicht mal einen richtigen Sohn habe ich zustande gebracht. Na. Hey. Nur so eine fette Schwulette. Hey, das geht zu weit, ja? Mit einem totalen Versager als Freund. Sag mal. Aber du, mein Engel, meine Sonne, du bringst alles zum Leuchten. Du bist der Grund, warum mein Leben überhaupt einen Sinn hat. Wenn du mich verlässt, da kann ich mir gleich die Kugel geben. Babette, ich liebe dich. Im Ernst? Bis zum Mond und zurück. Und du glaubst, das reicht? Boah. Einmal die ganze Milchstraße entlang. Und auch wieder zurück. Und auch wieder zurück. Zu deiner Ex hast du das auch gesagt? Hab ich gesagt, aber ich habe das nie so gemeint. Oh. Und die Schulden? Hat sie doch längst abgezahlt. Ja, von meinem Geld? Ehrlich? Nackt stehe ich vor dir. Oh, mein Schnurzelkater. Ich liebe dich doch auch. Genauso wie du bist. Okay, ich geh schon mal zum Auto. Und ich liebe dich. Blümchen, komm. Mama? Komm her. Ja. Komm, wir gehen. Das ist wie ein Unfall auf der Autobahn. Ist ja widerwärtig. Aber man kann gar nicht aufhören, hinzugucken. Was willst du? Wenn wir nicht gerade in jeden Aufgang und nicht in jeder zweiten Etage so einen Durchbruch in die Wand zimmert, dann geht das statisch schon in Ordnung. Der Junge hat richtig gerechnet. Ich habe das prüfen lassen. Und? Ich habe da vorhin ein paar sehr dumme Sachen gesagt, die ich so nicht gemeint habe. Und? Tut mir leid. Ja? Und es geht mich auch echt nichts an, mit wem du hier was zu deinem Privatvergnügen anstellst. Es ist dein Leben. Vielleicht war ich... Was? Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen eifersüchtig gewesen. Du? Ich bin ja auch nur ein Mensch. Also hör mal. Jakob ist... Es geht mich nichts an. Werd glücklich, mit wem du willst. Ja. Jakob ist schwul. Ach. Deswegen ist er auch hier. Ah, Homosexualität in Afrika. Nee, Sauerland. Die Eltern sind stramme Katholiken. Manfred, ich würde dir dein bescheuertes Verhalten unter zwei Bedingungen verzeihen. Und die wären? Jakob? Ja? Komm mal! Herr Braunert. Manfred möchte dir was sagen. Was? Achso, ja. Ich möchte mich in aller Form bei Ihnen für mein mieses Verhalten von vorhin entschuldigen. Ich habe hier Ihre Pläne. Das ist gute Arbeit. Ehrlich? Ja, das kann man nicht anders sagen. Vielen Dank. Ich habe auch was für Sie. Hier. Ah, unser Mietvertrag. Na, guck mal einer an. Sehr schön, Manfred. Erste Bedingung erfüllt. Ah, und die zweite? Ein Gläschen in Ehren. Aber ihr wisst schon, dass ihr ein Alkoholproblem habt, oder? Ein kleines. Oh! Ja, bitte? Astrid, Elke hier. Oh, ihr seid zurück. Schön. Ja, kannst du bitte mal nach unten kommen? Es geht um dein Auto. Wieso? Was ist mit Marie? Ja, das musst du selber sehen. Entschuldige, bin gleich zurück. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Mama? Mama, bist du okay? Lachst du oder weinst du? Oh, weia. Was habt ihr denn mit meiner Mary gemacht? Wir, nee, ein Wildschwein hat uns angegriffen. Astrid, bist du gar nicht sauer? Nee, ehrlich gesagt bin ich erleichtert. Und warum bist du erleichtert? Weil ich mich schon auf Elkes Gesichtsausdruck freue, wenn sie gleich ihr Wohnzimmer betritt. Was? Mama! Elke, beherrsch dich, beherrsch dich. Nein! Astrid! Oh. Was hast du gemacht? Oh. Bist du wahnsinnig? Jetzt lach doch auch mal. Sag mal, hast du sie noch alle? Hallo? Du kannst doch die paar Beulen im Auto nicht mit dieser Katastrophe hier vergleichen. Wenn das der Brauner zieht, dann... Mama. Wir waren doch schon verübt. Manfred. Genau. Guck dir das mal an. Ich muss gestehen, Elke, ich war auch erst ganz schön geplättet, als ich das gesehen habe, aber... Vielleicht muss man das als Chance begreifen. Ja, ja, Elke, Elke, jetzt wohnen wir alle zusammen. Das meine ich. Das war doch höchste Zeit. Aber wo, Elke, ja. Krieg dich mal wieder hin. Meine Wohnung. Ja, wie geht's dem Herrn Gemahl, wenn ich fragen darf? Die Astrid hat ein bisschen erzählt. Ach, der ist gestorben. Ein für alle Mal. Ach Gott, so schnell? Oh, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm um ihn stand. Doch, doch, doch. Also mein herzliches Beileid. Sehr schlimm um ihn. Entschuldigung, ich glaube, sind alle total über. Ich gehe jetzt mal. Abend, Herr Schauer. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen jetzt doch auf die Ketten gehe. Aber seit Ihrer letzten Sendung kann ich nicht schlafen. Nicht denken, nicht mal essen. Ich dachte, wir reden von einer Fantasie. Sie und ich auf dem norddeutschen Mississippi. Ein Abenteuer in unseren Köpfen. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass Sie unsere verrückten Pläne wirklich in die Realität umsetzen wollten. Aber als Sie Freitagabend plötzlich nicht mehr zu erreichen waren und niemand wusste, wo Sie stecken, habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst, als unsere Mütter einzuschalten. Ich habe mir Sorgen gemacht und Vorwürfe. Jetzt fühle ich mich wie ein Verräter. Wie ein Waschlappen. Und wie ein Müttersöhnchen. Ich habe sie enttäuscht, Herr Schauer. Das tut weh. Mir vielleicht noch mehr als Ihnen. Aber genug von meinem Geheule. Hier für Sie, von mir, Ihr aktuelles Lieblingslied Forever Young von Alphaville. Bis hoffentlich bald, Ihr Anton Hartwigsen. Also ich wusste ja, dass deine Mutter eine ziemliche Granate ist. Aber dass sie gleich Wände einreißt, voll verrückt. Du, wir müssen noch Fotos machen mit Blümchen für Kalceks Zellenwand. Pepe, bist du da? Ich will nicht reden. Okay, dann hören wir einfach nur Musik. Hallo, Pepe. Hier spricht Blümchen. Hör mal, nimm dir nicht so zu Herzen, was Antons idiotischer Erzeuger geschwafelt hat. Der hat keine Ahnung von euch oder von irgendwas. Anton? Ja? Bitte sei einfach still. Aber ich war das doch gar nicht. Danke, Blümchen. Ja. Hey, Pepe. Ich hab doch gesagt, du sollst mir nicht auf die Ketten gehen. Hast du meine letzte Kassette gekriegt? Ja. Und trotzdem? Worum geht's denn? Den Abspann. Also gut. Anton, wer war denn diesmal mit dabei? Na, der überragend lustige Daniel Zillmann. Können wir heute nicht die albernen Adjektive weglassen? Wie? Na so. Es sprachen Tim Oliver Schulz, Gabriela Maria Schmeide, Steffi Kühnert, Barbara Nüsse und Thorsten Merten. Okay. Darf ich bei den Gästen die Rollennamen dazu sagen? Von mir aus. Außerdem mit von der Partie Peter Tratner und Katja Danowski als Ralf und Babette. Andy Ajay als Jacob und Eva Maria Kurz als Frau Völker. Für den Ton waren Manuel Guschewski, Angelika Körber, Philipp Neumann und Sven Kohlwage verantwortlich. Postproduktion und Mischung übernahmen Johannes Wager und Jan Pasemann. Die Besetzung machte Marc Zippel, die Dramaturgie Michael Becker. Und Buch, Regie und Schnitt lagen in den Händen von Paul Zacher und Axel Ranisch. Haben wir jemanden vergessen? Ja, uns. Langsam checken die Zuhörer, dass das eine Masche ist. Es verabschieden sich bis zum nächsten Mal Felix Lengenfelder als Anton Hartwigsen und Bendix Hansen als Pepe Schauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. War es das jetzt? Ja. Tschüss. Ach so. Alle 5 Folgen der ersten Staffel sind auch online zu hören. In der NDR-Hörspielbox oder in der ARD-Audiothek.